M. Schweiz. Ruchy, geboren 1853, gestorben 1912, Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Rouchonnet gründete 1871 in Lausanne die Loge La Liberté, Borel. Frey war Mitglied der Loge zur Freundschaft in Basel, in die er 1872 aufgenommen wurde. Furrer war Mitglied der Winterthurer Loge Acacia. Er war 1844 Mitbegründer des Schweizerischen Logenbundes, die Großloge Alpina und erster Großredner. N. Vereinigte Staaten von Nordamerika. Roosevelt Theodore, geboren 1858, gestorben 1919, Präsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Er wurde 1900 in die Matine Coq Loge Nummer 806 in Oyster Bay in Long Island aufgenommen. Er war Ehrenmitglied der Loge Rienzi in Rom. Franklin, Gouverneur des Staates New York, stellvertretender Marinestaatssekretär im Kabinett Wilson, war Mitglied der Holland-Loge Nummer 8 in New York. Taft Wilhelm, Präsident der Vereinigten Staaten, war Mitglied der Kilwinning-Loge Nummer 356 in Cincinnati, Ohio. Kilwinning ist eine Stadt in Schottland. Sie gilt als Mutterstadt der Freimaurerei in Schottland. Wilson Thomas Woodrow, Präsident der Vereinigten Staaten. Harding G. Warren, Präsident der Vereinigten Staaten, wurde in die Marion-Loge Nummer 70 in Marion, Ohio, in den Freimaurerbund aufgenommen. Harding erhielt im ersten Jahre seiner Präsidentschaft den 32. Grad. Er wurde für den 33. Grad gekugelt, er hat ihn jedoch nicht mehr erreicht. Des Weiteren sind nach Lenhoffs Freimaurerlexikon folgende Männer Mitglied des Freimaurerbundes. Zweitens, Staatsmänner, Politiker, Militärpersonen und Wirtschaftsführer. A. Deutschland. Dönhoff, Hardenberg, Haugwitz warnte 1822 in einer ausführlichen Denkschrift die in Verona versammelten Fürsten dringend vor den Gefahren der Freimaurerei. Lasker, Litz, Stephan, Staatssekretär des Reichspostamts, Mitglied der Loge Teutonia in Potsdam. Blücher, Bojen, Friedrich Krupp. Krupp trat aus der Loge aus, angeblich aus Mangel an Mitteln. Vergleiche über Friedrich Krupp die Mitteilungen des Vereins der Freimaurer 1921-22, Seite 21 und 22. Wöllner, geboren 1732, gestorben 1800. Von Marinepersonen der Neuzeit. Großadmiral von Tirpitz. Tirpitz war Mitglied der Loge zum aufrichtigen Herzen in Frankfurt an der Oder, zu den drei Weltkugeln. Tirpitz blieb sein Leben lang Lehrling im ersten Grade. Daraus geht hervor, dass er sich von Freimaurerei zurückgezogen hatte. Hätte er der Freimaurerei das allergeringste Wohlwollen gezeigt, wäre er zweifellos zumindest in den Meistergrad erhoben worden. Graf Luckner, Mitglied der Großen Landesloge. Graf Luckner ist Mitglied der Loge zur Goldenen Kugel in Hamburg. Die Zirkelkorrespondenz der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, 56. Jahrgang, Nummer 23, 1927, 1. Dezemberheft, Seite 532, schreibt: Hamburg, aus der Johannesloge zur Goldenen Kugel, unser Mitglied Bruder Felix Graf von Luckner, der sich zurzeit auf einer Weltreise befindet, ist im September im Yellowstone Park von USA durch einen Elch angegriffen und leider schwer verletzt worden. Graf Luckner teilte mir am 22. Oktober 1935 mit, er sei nur historisch aufgenommen worden, er habe nie etwas mit Freimaurerei zu tun gehabt, er sei überhaupt nie in einem Logentempel gewesen, er sei auch nie mit Freimaurern in Beziehung gekommen, er habe sogar den Namen der Loge, die ihn aufgenommen habe, vergessen. Bei seiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten von Amerika sei er ausgetreten, nachdem er gehört habe, dass die Logen im Dritten Reiche nicht erwünscht seien. B. England. Grey, englischer Staatsmann. Churchill, englischer Staatsmann, 1917 Munitionsminister. Stanley, Rhode, Haig, britischer Feldmarschall. Jellicoe, englischer Admiral der Skagerrakschlacht. Kitchener, englischer Feldmarschall. Roberts, englischer Feldmarschall. Prinz Arthur Wilhelm Herzog von Kuggenau und Sohn Prinz Arthur Alfred Robbins, Lord Ampthill. C. Frankreich. Viviani, Brissot, Girard, General Joffre, Gambetta, Marat, Mirabeau, Massena, Ney. D. Tschechoslowakei. Beneš, Rasin, Scheiner, Stefanik, Präsident Masaryk wird als der Freimaurerei besonders wohlwollend gesinnt und als guter Kenner der Freimaurerei bezeichnet. Die Zugehörigkeit Masaryks zum Bunde wird in Lenhoffs Lexikon bestritten. E. Ungarn. Julius Graf Andrassy. F. Vereinigte Staaten von Amerika. General Dawes, Finanzmann. Franklin Kellogg, amerikanischer Staatsmann. Owen Young, Pershing, General der Amerikaner im Weltkriege. G. Russland. Die Zugehörigkeit Lenins und Trotzkis zum Freimaurerbunde wird bestritten. Es wird aber zugegeben, dass sich Trotzki über die Freimaurerei sehr eingehende Aufzeichnungen gemacht hat und dass er schrieb, so seltsam das scheinen mag, die Geschichte der Freimaurerei wurde die letzte Brücke, die mich zum Marxismus führte. H. Spanien, Ferrer. Drittens, Dichter, Schriftsteller und Männer der Wissenschaft. A. Deutschland und Österreich. Auerbach, Barolin, Bechstein, Brehm, Bürger, Chamisso, Freiligrath, Goethe, Herder, Klopstock, Knigge, Lessing, Rückert, Schenkendorf, Schlegel, Schliemann, Voss, Wieland, Hufeland, Kotzebue, Krause, Seidel. B. England, Burns, Scott. C. Frankreich, Voltaire, Montesquieu, Proudhon. D. Amerika, Mark Twain, Wallace. Viertens, Tonkünstler und bildende Künstler. A. Deutschland und Österreich. Abt, Haydn, Hummel, Löwe, Lortzing, Mozart, Romberg, Spohr. Italien, Puccini, Boito. C. Frankreich, Boieldieu, Mehul, Meyerbeer. D. Ungarn, Liszt. E. Tschechoslowakei, Kocian, Nedbal. F. Dänemark, Thorvaldsen. Fünftens, darstellende Künstler in Deutschland und Österreich, Devrient, Possart.